Guten Morgen bei Radio 101. Hier sind unsere Nachrichten aus der Arbeitswelt. Mein Name ist Carsten Lauber. Die Top-Nachricht kommt heute aus Stuttgart. Der Tarifabschluss in der südwestdeutschen Metallindustrie ist perfekt. Ab 1. November steigen die Löhne und Gehälter von Arbeitern und Angestellten der Branche um 2,5%. Außerdem haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auf eine einmalige Zahlung von 350 Euro geeinigt. Ein Arbeitskampf konnte damit in letzter Minute vermieden werden. Die Industriegewerkschaft Metall hatte 4,5% gefordert. Es wird erwartet, dass die Vereinbarung von den Beschäftigten des Tarifbezirks angenommen wird. Hamburg. In einer Pressemitteilung hat die Schmiede AG die Gründung einer Niederlassung in China angekündigt. Der Betriebsrat des Unternehmens hat sich besorgt geäußert, dass mit dem Schritt nach Fernost Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden könnten und hat eine Arbeitsplatzgarantie von der Unternehmensleitung verlangt. Die Schmiede AG stellt medizintechnische Geräte her und hofft, mit der Neugründung ihre Position auf den asiatischen Märkten zu verbessern. Berlin. Die Zahl der Arbeitsunfälle hat im vergangenen Jahr erneut abgenommen, meldet die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV, der Spitzenverband der deutschen gesetzlichen Unfallversicherungen. Die Zahl der Unfälle ist von 971.620 auf 898.376 gefallen. Das sind 73.244 oder 7,5% weniger als im davorliegenden Zeitraum. Die Zahl der tödlichen Unfälle ist sogar um knapp ein Fünftel auf 468 zurückgegangen. Die DGUV führt diese Entwicklung auf ein höheres Problembewusstsein und bessere Unfallverhütungsmaßnahmen in den Unternehmen zurück. Mannheim. Im Streit um die Entlassung einer Mitarbeiterin eines Seniorenpflegeheims hat das Landesarbeitsgericht ein Urteil gesprochen. Der seit 16 Jahren in der Einrichtung beschäftigten Altenpflegerin war gekündigt worden, weil sie 2 belegte Brötchen an sich genommen hatte, die vom Abendessen in die Küche zurückgebracht worden waren und dort in den Abfalleimer wandern sollten. Der Arbeitgeber hatte darin eine schwere Störung des Vertrauensverhältnisses gesehen und der Mitarbeiterin fristlos gekündigt. Das Gericht erklärte jetzt, dass die Kündigung nicht rechtmäßig war und die Mitarbeiterin wieder einzustellen ist. Hannover. Der Wankel-Konzern hat einen umfangreichen Stellenabbau angekündigt. 4.500 Mitarbeiter sollen entlassen werden. Das Werk Lüneburg mit 600 Beschäftigten soll nach dem Plan der Konzernleitung ganz geschlossen werden. In den übrigen deutschen Werken sollen knapp 4.000 Stellen gestrichen werden. Begründet wird die Maßnahme mit dem Auftragsrückgang in den letzten 5 Jahren. In Lüneburg kam es bereits zu Protesten gegen die Pläne. Berlin. Die Bundesregierung hat die Erteilung von Arbeitsvisa für ausländische Fachkräfte erleichtert. Absolventen deutscher Auslandsschulen können ein Visum zum Zweck einer qualifizierten betrieblichen Ausbildung erhalten. Arbeitssuchenden mit Hochschulabschlüssen, die in Deutschland anerkannt oder deutschen Abschlüssen vergleichbar sind, kann eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erteilt werden. Allerdings hängt die Erteilung eines Visums davon ab, dass für die Beschäftigten keine Bewerber aus Deutschland oder aus der EU zur Verfügung stehen. Das waren die Nachrichten. Und nun zum Wetter.